Geocachologie. Männergespräche. Um Himmels Willen. War ein Event in Schauenburg. GC4RMGX. Zu dem Chefkoch Dano eingeladen hatte. Und zwar am 13.12.13. Genau. Und dann hast du überhaupt was gekriegt vom Weihnachtsmann? Er ja, soll ne? ja gesichtet worden sein im Hof. Er war da, mit seinem Engelchen war er da. Und es gab für alle braven Cacher natürlich auch ein kleines Geschenk. Und für die Unbraven? Da gab es, glaube ich, nur Bier. Cool. Ja, da war ja auch viel los, obwohl es eine kleine Gesellschaft war. Viel Trubel zwischendrin, weil alles kreuz und quer sich am Unterhalten war. Deswegen hatte ich einen separaten Gesprächstermin mit dem Owner. Das ist unser erster immer. Gesprächstermin. Sonst müssen wir die immer auf den Event festnageln an der Wand. Und ein Interview führen. Und diesmal kam er sogar persönlich vorbei. Persönlich in unser Home-Studio und hat ein Gespräch mit dir geführt. Genau. Ja, dann. Ja. Dann hören wir hier mal rein. Aber gestern, das war echt schön, das hat auch Spaß gemacht. Ja, sagen wir so, diese Events, so, und gerade wenn sie so ungezwungen sind wie das gestern, das war ja kein offizieller Stammtisch. Es war die Loks überzeugen. Ja, klar. Das ist einfach der Himmel, ne? Wir haben ja das Essen, jeder, das ging schnell raus, das Essen war super, musste keiner warten, die Bedienung war freundlich, ja, hat das Zeug hingestellt und im Endeffekt dann läuft das alles von alleine, brauchst du gar nichts zu machen. Ja. Ne? Waren die einem, die sich ja nicht verrechnet? Wieso? War ganz baff, ich denke, erst auf Getränke und Essen. Aber das ist so günstig da, das ist das Schöne dran. Deswegen gehe ich auch gerne in den Himmel, ne, weil es ja. wirklich günstig ist. Und du kannst da abends dafür 30 Euro alles dabei, essen, super, und hast einen schönen Abend verbracht. Ja. Ne. Es muss nicht immer teuer sein. Hm? Ja, das stimmt. Ne? Ja, einen dicken Kopf hatte ich auch keinen, ne. Also das ging ja eigentlich. Also es war ja bei mir auch, also wir haben ja viele Hefeweizen getrunken, von daher. Ja. Heute Morgen ging es, aber ich habe keinen, ich glaube einen Schnaps habe ich, ne? Das ist ein Ahrholz auf. Böse, böse. Also da war schon wieder so gut, dass wir das nicht jeden Monat haben. Du bist ja auch erst seit 2012 dabei, ne? Ja. Und hast ja dafür schon einen Haufen Zeug, ehrlich gesagt. Hast ja schon viel gefunden, ne? Ich habe ja im Grunde genommen angefangen durch meine Ex-Freundin und die Kinder. Und da haben wir uns ein Gerät gekauft gehabt. Einfach mal ausprobiert und da habe ich mich getrennt von meiner Ex-Freundin. Und dann kam ich, sag ich mal, so zu dem Hobby, wie ich es betreibe. Ja, und dann lernst du Leute kennen. Ja, und dann wird es immer mehr. Und dann hast du immer mehr Gas gegeben und dann hast du auch Freude dran gehabt, jedes Wochenende unterwegs zu sein. Ich meine, es gibt andere Hobbys wie Angeln, Karneval, Fußball spielen, da bist du auch am Wochenende unterwegs auf dem Camp. Ja. Macht das halt ein bisschen mehr Spaß. Und von daher habe ich mir also wirklich ein Hobby angenommen. Sport ist dabei, Freizeit, du kommst raus, kannst mit dem Computer was machen. Das stimmt, hast alle Möglichkeiten. Da hast du alles dabei. Hast die Rätsel mal zur Abwechslung, wenn man nichts geht. Ja. Ja, ich seid ihr schon ein bisschen länger dabei. Das stimmt. Wir sind schon etwas länger, aber wir haben das mal ein bisschen schleifen lassen. Ja, aber du merkst ja selber, wie es ist, wenn die richtigen Leute dazu kennenlernst und mit denen was untermachst. Wie gestern beim Event, das ist für dich mittlerweile, sag ich mal, schon fast wie eine Familie geworden. Ne? Es macht auch Spaß. Es ist so, wir sind die erste Zeit ja alleine cachen gegangen. Das hast du eh nicht gemacht, entweder mit der Freundin oder mal eine Zeit lang dann auch. Oder gehst halt auch mal alleine, weil entweder keiner kann oder weil man am Anfang noch die wenigsten kannte. Spielt ja eine Rolle. Unbekannt. Genau. Und durch diese Events und durch das Cachen an sich lernst du ja immer mehr Leute kennen. Den einen magst du, den anderen nicht, aber das ist normal. Das ist so dieses Einsteigen, dieses Hobby, wenn du anfängst damit. Dann fühlst du dich erstmal so ein bisschen hilflos. Weil du musst erstmal sehen, wie komme ich an diese Sache ran? Wie lerne ich Leute kennen, die dieses Hobby machen? Man hat keinen Ansprechpartner nirgendwo, du kannst keinen Verein kontaktieren, nichts. Und im Endeffekt lernst du dich ja durch die ganzen Touren kennen. Und wir auch dann, ne? Ihr wart damals mitten in der Nacht bei mir auf einem Cache und habt einen FDF gemacht. Und dann liest man sich mal und dann irgendwann lernt man sich auch mal kennen. Also. Das stimmt, dann gehört dazu. Das war geil, mitten in der Nacht. Vor allen Dingen waren wir ja noch keine Premium-Mitglieder, das war ja ein Gag. Stimmt, ihr wart ja noch. Physics. Genau. Wenn du so willst, habe ich relativ schnell mich als Premium angemeldet, weil ich ja gemerkt habe, du kannst viel mehr machen damit. Das stimmt. Der Vorteil ist schon alleine die Nachrichten, die du kriegst. Und was natürlich auch am geilsten ist, sind halt, du kannst ja PQs ziehen, dass du dann wirklich Gebiete sonst erzählen musst du da als normaler Member musst du da jeden einzelnen in dein Gerät quasi reinziehen. Ja. Und durch diese PQs, die du anlegst, da kannst du ja massig Cash drauf machen, du hast keine Arbeit mehr mit. Das stimmt. Du siehst ja auch mal zwischendurch. Und ich sag mal, für den Preis jedes andere Hobby kostet mehr. Das stimmt. Und du gewinnst noch Gesundheit. Richtig. Das ist ja die Bewegung, die du hast. Klar, wenn man sich natürlich jede Menge Zubehör noch für das Hobby kauft. Wir haben ja gestern das Thema Taschenlampen gehabt. Dann hast du natürlich locker. Also ich tippe mal so meinen Jahresverbrauch mit allen Zubehör, was ich für Geocachen und Benzin dazu, tippe ich mal locker auf 2.000, 3.000 Euro. Ja, das denke ich auch. Das kommt im Jahr locker hin. Ja. Du fährst dein Benzingeld raus und allein Sprit, ja, das reicht doch nicht mehr 2.000, 3.000 Euro. Sprit ist noch höher wahrscheinlich, ja. Ja. Das ist der Großteil. Die Ausrüstung ist relativ gering, es sei denn, man geht dann weiter Richtung Klettern und ähnliches. Man muss ja selber für sich sehen, was will man bei dem Hobby machen. Man hat ja alle Möglichkeiten. Eben. Du willst du abenteuern, heißt Wald wandern, Lost Places finden, ja. Oder willst du es wie eine Art Sport betreiben, wenn du kletterst. Das ist alles möglich. Ja, das stimmt. Ja, kannst sogar schwimmen, kannst tauchen. Ich habe vorhin mal geguckt, an der Küste oben gibt es was zwischen den Inseln auf der Nordsee, zwischen Norderney und so weiter. Da gibt es Caches an Tonnen. Mhm. Da hat dann einer geschrieben, er hätte sich jetzt ein Boot extra gekauft. Um dann dahin. Genau. Das fand ich auch gut. Also das ist ja auch jedem das Schöne dran, dass jeder Owner, der einen Cache auslegt, Ideen mitbringt und die Ideen in seiner Art und Weise umsetzt. Und wenn ich dazu halt ein Boot brauche, ist doch genial. Ja, guck mal, am Edersee liegt ja auf, der Liebesinsel. Ja, und kommst ja auch sonst nicht hin. Es sei denn jetzt außer ist es Tiefwasser, genau. Dann kannst du hinlaufen. Dann kannst du rüberlaufen, ja. Genau. Obwohl die ist ja auch manchmal, ist die nicht überspült sogar? Wenn du viel Wasser ist, die ist immer frei. Die ist immer. Also es gibt auch eine, die ist, glaube ich, weg, irgendwo so ein Eiland oder was. Das sind ja diese verborgenen Dörfer alle im See. Und dann ist, ich muss selber mal liegen, hinten bei Waldeck, diese große Bucht quasi, bevor du dann zum Schloss fährst, da ist ja so eine Insel und die ist manchmal da, manchmal nicht da. Mhm. Aber diese Liebesinsel, die ist immer begrünt und die ist immer da finden dann im Sommer viele Schwimmer. Im Singlisser See ist ja auch das Gleiche, da ist ja auch die zwei Caches auf der Insel. Ne? Außenrum hast du eine Runde liegen und in der Mitte hast du die Caches liegen, genau. Und drauf kannst du. Also nochmal rüber. Also das ist dann immer ganz nett, Orte zu finden. Tim. Ja, morgen wollen wir ja eine Runde machen in Ehlen. Also die neue Runde habe ich ja gemacht. Ah, die hast du ja schon. Ich wollte nur die Sachen von gestern und das noch locken. Aber das habe ich auch noch nicht. Ich bin noch nicht dazu gekommen. Es war mir nicht so wichtig. Ich wollte erst anfangen, gestern noch. Mhm. Dann habe ich aber gesehen, dass die FTFs noch nicht gelockt hatten. Weil ich habe ja nicht auf der ganzen Runde FTFs gemacht, sondern nur drei Dosen. Und ich bin dann so, lasse denjenigen auch den Vortritt. Ja, aber im Endeffekt ist doch egal, jetzt haben sowieso schon alle möglichen dazwischen gelockt, jetzt ist es mir egal, ich schreibe das da rein und damit hat sich so wichtig. Ist Event hast du auch noch nicht gelockt, ne? Nee, das muss ich dann auch noch machen. Es passt halt zeitlich, denke ich. Wie machst du das jetzt? Ich mache das ja immer gerne chronologisch der Reihe nach, wenn es irgendwie geht. Ich schmeiße auch mal was durcheinander, aber ansonsten passt das. Ja. Ihr bereitet euch jetzt auf den Wettkampf vor. OFZ Yachtschutzteam, das ist ja unser Name für die deutschen Meisterschaften. Ja, cool. Im August. Wo ist das? Bei an der Ruhr irgendwo, ne? Duisburg. Ruhrpark. Angemeldet haben sich, ich glaube, 23 Teams. Okay. Und dann kommt jetzt erstmal die Quali dafür raus. Das ist ja so ein Mystery. Mhm. Der soll jetzt Ende Dezember, Anfang Januar rauskommen. Mhm. Und wer den dann quasi löst, der ist qualifiziert. Ah, okay. Wenn natürlich alle Teams dann sich das lösen, dann sind sie alle qualifiziert. Okay. Aber ich denke mal, wir ziehen. Die werden das schon ein bisschen schwerer machen. Wahrscheinlich. Ne? Wir wollen so ein bisschen Trainingslager sogar machen. Das heißt, wenn dann Caches auf dem Wasser liegen zum Beispiel, also wir werden ein Boot mitnehmen, Geraffel ohne Ende, Leitern. Also das ganze komplette Zeug, wenn wir dabei haben. Hm. Und wollen dann sehr vorbereitet sein. Ja, das stimmt. Ja. Ist denn Übernachtung und sowas organisiert, dass das zentral irgendwo liegt? Alle Jugendherberge. Okay. Also du reist Freitag quasi an zum Abend und dann gibt es schon einen kleinen Schluck. Und dann geht es am Samstag geht's los, dann wird dann ausgelost, wie er wann loslegt. Mhm. Und am Sonntag ist dann nach dem Event Samstagabend Abreise. Also es wird, das nehme ich mal stark an, das wird richtig lustig werden. Doch, hört sich doch gut an. Und wenn du gewinnst, darfst du es dann hier ausrichten. Ne? So war das auch. Ja, wir wollen aber dann nur einen zweiten haben. Bin mal gespannt, wie viele nachher sich um den zweiten, dritten. Weil keiner das freiwillig organisiert wird, genau. Das ist auf jeden Fall, Jetzt in der kalten, dunklen Jahreszeit, Du machst ja auch eh nicht so viel, hast ja kaum die Möglichkeit. Die Sonntage, die Samstage. Ich sehe es ja jetzt, wieder so um 4:15 ist dunkel. Ja. So, und wir wollen ja am Morgen zum Beispiel um 2:30 ja erst auf diese neue gehen. Was hast du gebraucht wieder? Also ich sag mal, 2 Stunden sind ungefähr realistisch, die wirst du brauchen. Also um 4:30 wärst du wieder zurück? Naja, gut. Es ist ja eine Dämmerungszeit, das geht. Nee, wenn du Zeit hast, ist ja kein Thema. Nur gut, wenn wir halt zu spät starten, dann, ich weiß auch nicht, warum die erst zu spät starten, keine Ahnung, ich hätte es auf Flur gemacht, dann wären wir, na, das müsste eigentlich vom Weg her, wir sind ja keine langsamen Läufer. Nee, das ist normalerweise ist das kein Problem. Müsste eigentlich gut machen. Es lässt sich eigentlich auch sehr gut laufen, es ist keine großen Steigerungen da drin. Von daher war das eigentlich sehr angenehm. Also mehr als gefallen. Ja, ich kenne ja die Ecke, das ist ja alles unterhalb quasi vom hohen Gras, ne? Bevor der Wald losgeht und da ist ja nichts großartig dazwischen. Wie sind denn die Dosen versteckt so allgemein? Eigentlich ganz gut. Also gut zu finden. Ja, das ist doch, schon mal vom Vorteil. Habe ich ein bisschen länger gesucht, aber das war so, ja, wie man das dann immer so denkt. Typisch Cache-Versteck war es halt nicht. Ja, die typischen Cache-Verstecke sind ja eigentlich ein Steinchen irgendwo drin gelegt. Nee, ich meine jetzt speziell auffällig. Da waren so größere tote Bäume oder Wurzeln, wo du dann gesagt hast, also kein Baumwurzel oder was oder nichts, sondern? Es war in der Baumwurzel, so, aber in einer, die so Grasnarbenhöhe hatte. So. Ich bin von den etwas größeren ausgegangen, weil natürlich... Die eigentlich jeder. Hinz gibt es auch bei denen? Nee, keine. Keine Hinz? Wieder keine dabei gemacht? Nee, alles ohne. Der Typ hat ja eigentlich viele Funde, hat aber auch relativ, ist ein relativer Newbie, weil er erst das Jahr angefangen hat. Aber man sollte eigentlich wissen, dass man eigentlich Hinz einbaut, gerade wenn du so irgendwie durch Wald und Flut düst. Also wenn es nach mir ginge, wäre es sogar Pflicht, dass Hinweise eingebaut werden. Ich kann es ehrlich sagen, weil teilweise geht's nicht. Wenn ich im Wald unterwegs bin und keinen Hinweis habe und keinen Spoiler habe und muss bei abweichenden Chords... Ne? Mir haben sie von der Hofer Runde die Bonusdose ist weg. Also nicht weg. Einer hat geschrieben in seinem Blog drin, dass die nicht an dem Ort, wo er sie vermutet hätte, wo sie eigentlich hingehört, sondern irgendwo ein bisschen weiter in den Wald rein unter so abgeschnittenen Ästen liegen würde. Okay. Dann war ich heute da, habe es aber nicht gefunden. Von daher will ich mal gucken, dass wir zu zweit nochmal abklappern. Ja. Ist eine große mit dem ganzen, mit 300 Loks drin, mit das Buch allein, weißt du. Und da haben sie jetzt, habe ich gesehen, so ein Baum, so ein Tannenbaum ist abgehauen worden, der liegt schräg drinne. Denke ich mal stark, dass es irgendwie die Weiler bei der Muggels irgendwie weggemacht haben. Mhm. Aber sie wären am 17. November noch da gewesen. Da habe ich ja mal ein Bettling hingelegt, mit dem Logbuch, dass zumindest, wenn sie jetzt welche, also heute waren glaube ich welche unterwegs, ich habe nämlich das Auto gesehen, dass die da locken können im Bonus. Ja, blöd. Jetzt haben sie zahlen und hast keinen Bonus da. Okay. Wir gerade mal gucken, gestern beim Stammtisch haben darüber gesprochen, dass sie den die Weser, Weserbergland, diesen Multi machen wollen. Der geht über 143 Kilometer, das ist ein Multi. Und den wollen sie quasi an einer Woche oder so wollen sie aufteilen. Mhm. Wollen diesen einen Multi machen. Ja, ich sag mal, Wandermulti schön und gut. Das wäre jetzt ein bisschen zu viel. Also 143 Kilometer für einen einzigen Cache. In Österreich gibt es das ja viel. Also die haben ja viel so diese Tour-Tragis, wo du von Hütte zu Hütte laufen kannst. Da gibt es ja, die haben ja im Sommer diese bewirtschafteten Hütten. Ja. Und da gibt es Touren, die du wirklich dann von Hütte zu Hütte laufen kannst. Das ist aber schön. Das ist auch was Besonderes eigentlich. Das fand ich auch. Im neuen Geocaching-Magazin ist das mal eine ganze Seite vom Krimmschreib drin. Ach, schön. Als Empfehlung. Da geht 5 Etappen dabei, ne? Mhm. Die Wegstrecke halt dabei, dass auch die Anlehnung an die Märchen gemacht worden sind, alles und sowas. Mhm. Und gute Werbung. Wenn wir mal nach Kasselsteig kommen, auch mal irgendwann rein. Wäre ideal, ja. Von Grimmsteig bin ich noch nichts gegangen. Also ich habe die Ecke Kaufung bis nach, also Kaufung Wellerode, die Ecke habe ich gemacht, komplett. In Kaufung los bis Wellerode quasi, dann bin ich hinten rum und wieder zurückgelaufen. Waren auch so 24 Kilometer, aber naja, Kaufung Wald ist wunderschön. Es stimmt, du kannst auch da wirklich eine Runde laufen. Das ist eigentlich ganz schön. Dadurch, weil ja noch verschiedene andere Gradis oder Multis oder was auch immer liegen, kannst du wirklich sagen, okay, ich laufe immer mal eine Etappe und komme auch wieder zum Ausgangspunkt zurück vom Auto. Das ist ja die Steigproblematik immer so ein bisschen. Ich finde das immer so, ja, unser Kasselsteig zum Beispiel hat ja auch 12 Etappen. Ja. Problematik, und das merke ich ja auch, es ist zwar eine wunderschöne Strecke, um viele Dosen zu finden, aber es ist keine komplette Runde, die komplett ablaufbar ist. Ja. Wenn dann eine Runde bei Lohne ausgelegt wird, die 11 Kilometer lang ist, aber 32 Dosen in einem Stück und man kommt wieder beim Auto an, dann wird die natürlich lieber angegangen als so eine, wo ich eventuell mit dem Bus zurückfahren muss. Und Das ist immer... Das ist organisatorisch immer so ein Problem. Ja, habt ihr wegen zwei Autos, anders ging es dann halt. Haben wir ja bewusst vor so gemacht. Vor Rot-Westen war das, ne? Vor Rot-Westen vom Stand. Ja. Genau. Und Westen bis Landwehrhagen, das war auch sehr schön, ehrlich gesagt. Die war wirklich schön. Ja, das ist auch eine ganz tolle Ecke dahin. Also dahin, die Ecke vom Kasselsteig von quasi anderthalb Weimar rüber nach Westen ist scheiße gewählt. Weil das alles so über flaches Land geht. Ne? Mhm. Aber wenn du dann quasi oben von Rotwesten Richtung Landwehrhagen und dann nach Fulda lang und sowas, dann die Steigung Richtung hinten Wiesetal, Rhön und sowas, ne? Dann geht es richtig zur Sache, ne? Toll da. Aber schön ist es schon. Schön ist eigentlich das letzte Stück, das hat mir am besten gefallen. Das ist, als wenn du durch den Urwald gehst. Mhm. Die letzten zwei Dosen oder drei Dosen im Prinzip, da liegt der Multi, den die Baumgießanlage, so heißt er, genau. Ach ja, ja, hab schon gehört. Schön gemacht. Ja. Heute rief mich da Dirk an. Ja, gerade in Elbershausen, wir machen den Feuer und Flamme. Und wir sind jetzt da, wo der Hinweis, du musst halt in die erste Station ab, da ist QR-Code, ne? Mhm. Und dann kriegst du dann einen Hinweis, wo du hin musst. Und ja, das sind wir jetzt, wir finden aber nichts. Ich sage, jetzt geht mal, wo ihr euch der Hinweis da am Boden. Mhm. Macht das Laub ein bisschen zur Seite. Ah ja, hier ist was. Ja, wenn das Laub drüber liegt, kannst du vergessen. Laub ist eh das Unnütze, was es gibt, wenn du im Winter durch oder im Herbst durch den Wald läufst, findest du Dosen, wenn das Laub drüber ist. Weil dann bin ich ja froh, dass er ihn gefunden hat. Der ist ganz wenig bis jetzt angekommen worden. Da habe ich den, ja mitgemacht und dann sage ich, der ist definitiv in dem Laub. Der ist, fliegt alles drauf und dann siehst du nichts mehr. Ja, das ist vorbei. Das ist halt im Herbst die Problematik oder in der Jahreszeit. Im Winter hast du den Schnee. Deswegen ist also mit die schönste Zeit ist wirklich eigentlich sogar nach dem Sommer. Also dann ist es fast am schönsten zu laufen. Dann, wenn es so in den Herbst reingeht oder wie auch immer. Ja, dieser Spätsommer, ne? So Septemberzeit, so, das ist toll. Und was ich natürlich mag, früher, total mag, ist der Frühjahr. Ne? Ja, also wenn das alles anfängt. Ja. Das ist schon klasse. Das ist einfach nur ein Traum, durch den Wald zu laufen. Dann geht, dann wird es langsam so grün und das riecht so. Und, oh. Der große Vorteil ist zur kühleren Jahreszeit hin oder bevor es anfängt richtig zu blühen, dass du halt nicht so viele Brennnesseln im Zeug hast. Ne? Dieses Krempel, genau. Dieses Krempel, ja, das kein Mensch braucht, das ist richtig. Wir sind auch immer, wenn wir cachen gegangen sind, nie einer in kurzer Hose, nie. Weil wir wussten ja immer, was auf uns zukommt, wenn wir durch den Wald gehen. Also das ist nicht eine Brennnessel, das ist auch mal ein Ast, den man am Bein lang macht. Ne? Das ist auch mal eine Zecke, die der vor allen Dingen ins Bein reinballt. Sondern wenn du mit kurzer Hose gehst und ewig die Zecken hier raussuchen musst. Das war ich eben nochmal, ich habe ja in Emshagen an der Kirche den anderen, da war ich eben gerade auch nochmal. Ja. Da waren sie aber gerade Baustelle und der Zugang, wo die Dose liegt, da ist direkt der Bauwagen, kommt da zu dem dran. Und da muss ich nochmal den Owner anschreiben, dass sich mal darum kümmert, dass er irgendwo anders zumindest dann hinlegt. Ne? Ja. Der kommt ja von hier aus der Nähe und von daher. Hast du noch was vom Bockwurst gesagt? Ja, ich mach das jetzt. Oh, super gemacht, dann Kartoffelsalat. Ich esse den sehr gerne. Ich noch nie gesehen, werde ich probieren. Aber Mostrich kannst du mal mitbringen dann. Ja, natürlich. Und mal gucken, der sieht gut aus, ja, so mit Kräutern drin, Gurke. Mhm. Oh ja. Also ich esse den, Hier. Gespräch abbrechen. Das Gespräch ist zu Ende. Ja, dann danke ich recht herzlich Chef Cardano für dieses sehr nette und informative Gespräch. In diesem Sinne. Macht was draus. Schluss, Ende, aus. Ich kann's nicht mehr.